Nicht in uns wird geklopft, sondern draußen bei den anderen. Wir sind in einem Traum. Und liegen die Wolken über uns, halb über, halb unter der Erde. In der frisch gezogenen Furche eines endlosen Ackerfelds. Ein Bein steckt schon im Boden drin. Das andere ist noch draußen. Um uns in dicken, weichen Flocken, an die wir uns noch erinnern, fällt wahrscheinlich Schnee und begräbt alles. Gut, dass es zu Ende geht, denken wir. Und nun ziehen Sie uns mit Ihrem Klopfen wieder zu sich nach oben. Ihr sollt gemalt werden heute. Habt ihr das vergessen? Nein, nicht vergessen. Gut, da kommt nun heraus. Ehe ihr gemalt werdet, müsst ihr euch noch stärken und noch etwas im Dorf herumgehen. Warum herumgehen? Weil ihr das Gehen, das gemalt wird, noch üben müsst. Auch das Straucheln und das Stürzen. Die verschiedenen Arten des Fallens. Ja, werden wir denn nicht im Sitzen gemalt? Nein, nicht im Sitzen. Na gut, wir kommen. Langsam, einer kreist sich am anderen an, kriechen wir auf unsere Beine. Dann betasten wir uns. Und das andere. Wir sind mehrere. Wir fahren über unsere Körper hin. Ja, wir sind noch die von gestern. Und werden bis zu unserem Ende die von gestern sein. Wir erinnern uns immer besser an uns. Bis hinein in die Einzelheiten. Und sind, wie wir an uns fühlen, an diesem Morgen für die anderen wahrscheinlich so. Wir tragen haarige, dicke, mit Gras, Stroh und Federn behangene Wämse, mit langen, bis zu den Waden hinabhängenden Kordeln. Ein paar von uns haben sich schon aufgehängt an diesen Kordeln. Runde, tiefgesetzte Kappen und lange, selbstgeschnitzte Stöcke, mit denen wir beim Gehen über die Erde fahren, um zu fühlen, was auf uns zukommt. Um unsere Schultern liegen unser Bettelsack und eine Pferdedecke. Und nun ziehen wir unseren Kittel an, das heißt einer dem anderen. Dann trotten wir ans Scheunentor, welches wir mit der ersten gemeinsamen Anstrengung des Tages aufdrücken, um ins Freie des Dorfes zu brechen. Da wartet dann die Morgenluft. Da schlägt sie uns entgegen. Sind Sie das? Ja. Und Sie sehen mich nicht? Nein. Und dich? Mich auch nicht. Aber das brauchen Sie auch nicht. Nee, ihr braucht keine Augen mehr. Nein, wir brauchen keine. Darf ich Sie anfassen? Wo? Im Gesicht. Fass Sie ruhig an. Spürt ihr das? Ja. Und das? Das auch. Tut es weh? Nein. Und wenn ich ein bisschen drücke? Nein, drücken darfst du nicht. Aber ihr seht ja doch nichts. Trotzdem, gedrückt wird nicht. Ach, wenn ich nicht drücken darf, fasse ich die auch nicht an. Nein, ich glaube nicht, dass sie blind sind. Die letztes Jahr haben auch gesagt, sie wären blind. Und dann haben sie drei große Hühner gestohlen und sind wieder verschwunden. Ja, davon haben wir gehört. Aber das waren wir nicht. Das waren die, die immer vor uns hergehen und sagen, sie sind wir. Und warum sagen sie, dass sie ihr sind? Das wissen wir nicht. Und wer sind sie wirklich? Das wissen wir auch nicht. Jedenfalls sagt man uns, wohin wir auch kommen, ihr seid schon da gewesen. Wir waren aber noch nicht da. Jedenfalls erinnern wir uns nicht. Trotzdem, alle sind sie nicht blind. Ja. Alle. Sonst würden sie nicht gemalt. Eines Abends, im Sommer, als es sehr heiß war und sie unter einem Kirschbaum saßen, sind Vögel gekommen. Die haben sich auf ihre Schultern gesetzt und ihnen die Augen ausgehackt. Was für Vögel? Krähen oder Raben. Und das habt ihr euch gefallen lassen? Och, es ging so schnell. Nun, wenigstens sind sie kräftig. Das müssen sie auch sein. Warum? Weil sie viel laufen müssen. Darf ich sie führen? Wenn du willst. Also, nimm sie bei der Hand. Seid ihr hungrig? Hungrig. Sie sind immer hungrig. Immer hungrig. Hungrig. Hier ist der Tisch. Da könnt ihr essen, was ihr wollt. Oh. Ihr braucht es nur zu nehmen. Nur fallen lassen dürft ihr nichts, weil ihr es dann nicht mehr wiederfindet. An diesem frühen Morgen, nachdem sie uns aus unserer Furche gezogen und an den Tisch gesetzt und uns die Kittel aufgeknüpft und uns auch etwas vor die Brust gebunden haben, ein Lappen, ein Tuch, damit wir uns nicht bekleckern, sitzen wir mit gespreizten Schenkeln wahrscheinlich am Tisch und fangen zu essen an. Auf der Straße, wahrscheinlich vor einer Haustür. Und nehmen erst aus der, dann aus jener Schüssel, erst kalt, dann heiß, dann lau. Auch den Brei löffeln wir, der süß, nicht salzig ist. Schmieren ihn uns in den Mund. Schau, wie sie kleckern. Ja, wir kleckern. Immer fresst und schwitzt und stinkt. Gebt uns Pfeffer. Es gibt keinen Pfeffer. Dann gib uns wenigstens Salz. Was gaffen Sie? Sie gaffen nicht. Und wenn ich fühle, wie Sie gaffen? Sie gaffen nicht. Und wenn... Seid ihr nun satt? Ja. Ja, satt. Dann bring sie jetzt weg. Zum Maler? Nein, hinter die Scheune. Oder müsst ihr nicht? Wir müssen. Ist jemand hier? Ja, ich bin hier. Komm näher. Wir wollen dir nur die Hände auf den Kopf legen. Warum? Damit wir dich fühlen. So nah? Ja, so nah. Und nun sag, kleiner Engel, bist du zu Hause hier? Nein. Und woher bist du? Aus dem Wald. Trotzdem, sag uns, ist das Dorf groß? Nein. Also klein? Auch nicht klein. Also weder groß noch klein? Ja. Und wie sind die Leute? Wie überall. Also nicht reich? Nein. Sondern arm? Eher arm. Sind sie barmherzig mit den Blinden? So wie überall. Gut. Dann höre. Der Maler, wohnt er im Dorf? Nein, in der Stadt. Er hat hier aber ein Haus, das am Teich. Er kommt manchmal vorbei. Und was macht er, wenn er vorbeikommt? Er geht herum und stellt sich vor die Bäume. Und? Er schaut sie an. Und dann? Dann malt er sie. Aha. Malt er auch Menschen? Menschen auch. Und Blinde? Höre, malt er Blinde? Eher Bäume. Aber uns malt er. Und warum malt er Bäume? Damit man sie sehen kann. Kleiner Engel, großer Dummkopf. Man sieht sie doch sowieso. Da sind ja Bäume da und da. Oder sind da keine? Doch, aber nur kleine. Das macht nichts, solange man sie sieht. Ja, aber im Winter sieht man sie nicht. Da sind sie zugeschneit. Ja, aber nicht die Menschen sind die vielleicht auch zugeschneit. Nein, aber die sieht man auch nicht immer. Warum nicht? Weil sie plötzlich tot sind. Da sieht man sie dann auch nicht mehr. Und deshalb malt er sie. Hat der dir das gesagt? Nein. Nun, jedenfalls kennst du ihn. Wie sieht er denn aus? Er ist groß und mager, mit Pinseln in der Hand. Spricht er mit dir? Kaum. Dann ist er nicht freundlich. Doch, aber er redet nicht. Und wie sollen wir wissen, dass er freundlich ist, wenn er nichts redet? Er lächelt ab und zu. Dummkopf, das sehen wir ja nicht. Lacht er manchmal? Ich habe ihn nie lachen sehen. Und wenn etwas komisch ist? Vielleicht denkt er, es ist nichts komisch. Nun, dann ist er vielleicht freundlich, aber auch einfältig. Sonst wüsst ihr, dass man ein Bild von uns wegwerfen kann. Warum? Weil es keiner kauft. So, nun zeig uns, wo wir uns erleichtern können. Hier in den Büschen. Sind wir allein? Ja, allein. Dann dreh dich jetzt um. Hier ist doch jemand. Was habt ihr hier zu suchen? Weg da, ihr Tiere! Selber Tiere. Wer hat das gesagt? Ich. Schäm dich. Schämt euch selber. Ach, lasst sie doch in Frieden scheißen! Frieden? Was ist das? Wir sind für unser Lebtag gestraft. Doch bald werden wir dahin gegangen sein. Und dann, als wir uns Schulter an Schulter mit gespreizten Schenkeln... Wahrscheinlich hinter der Scheune. ...mit den Fäusten auf den Knien nebeneinander vor ihnen erleichtert haben. Und die Männer und Frauen des Dorfes sich über uns satt gekichert haben. Da sind wir dann soweit und möchten schnell weg von hier. Wir wollen nun gemalt werden. Will uns jemand führen? Bring sie zum Teich. Ich mag sie nicht. Schön. Dann geht alleine. Immer wieder hören wir, es muss, wer vorne geht, noch das Helle vom Dunklen unterscheiden. Doch nicht wie wir, als Wärme auf der Haut, sondern als Licht in den Augen. So einer soll unser Ripulus sein, der mit dem längsten Stock. Ripulus? Wer ruft mich? Wir rufen dich. Was wollt ihr? Nichts, wir wollen nichts. Warum müsst ihr mich da rufen? Damit wir wissen, dass du noch da bist. Wo soll ich denn sonst sein? Nun, du könntest... Ich bin noch da. Und dein Stock? Ist hier. Gut, dann streck ihn aus, damit du weißt, wohin du trittst. Damit wir wissen, wohin wir treten, wenn wir hinter dir gehen. Streck ihn aus, Ripulus. Streck ihn aus. Und wohin gehen wir? Ja, zum Teich. Fühlst du den Teich schon? Nein, noch nicht. Hört ihr, er fühlt den Teich noch nicht. Wir gehen und gehen und sind nicht dort. Ripulus, wann kommt der Teich? Sofort, der kommt sofort. Wir wollen endlich gemalt werden. Und wie ist es, wenn man gemalt wird? Schön. So schön wie Pissen? Wer war das? Der Ausgeschälte. Leider ist er ein Dieb. Seinen Namen vergessen wir beim Laufen. Nacht fällt uns wieder ein. Jedenfalls hat er sein Augenlicht nicht wie wir auf die natürliche Weise, sondern auf die andere, die... Menschliche verloren. Ich hatte wunderbare Augen. Die angeblich blau gewesen sind. Und die in der Nähe des Meeres, aber auch in der Nähe größerer Seen und Flüsse eine grüne Färbung angenommen hätten. Mit solchen Augen kann man alles sehen. Nun, vielleicht viel, aber alles. Alles, was man sehen will. Nun, vielleicht hat er solche Augen, vielleicht hat er sie sich aber auch nur eingebildet, als alles vorüber war. Ich bin in dem Dorf Peer, als ich aus der Kirche den Fußknochen des heiligen Wilhelmus stehlen wollte, festgehalten und fast aufgehängt worden. Auf Fürsprache des Herrn Kanonikus soll er dann aber nicht aufgehängt, sondern bloß ausgeschält werden. wie der ausgeschält, als er das hört, da nach Barmherzigkeit schreit. Also gut, die Ausschälung wird verschoben. Wie er da wieder Atem holt, bloß weil er das Weltgebäude, das in seiner unbegreiflichen Schönheit der Herr ja auch für ihn errichtet hat, noch einen Tag länger betrachten darf. Gut. Und nun also der Tag, den man seinen Augen schenkt. Ins Gesicht hat er sich Dreck und Asche geschmiert. Ins Gesicht habe ich mir Dreck und Asche geschmiert, damit jeder sieht, dass ich bereue. Ich habe mich am Fenster aufgestellt, wo das Licht groß über mich herfällt. Meine Hände liegen an den Fenstergittern, meine Blicke draußen auf dem Platz, wo ich die Leute vorübergehen sehe, aber nur bis zu den Waden. Augen und Mund weit aufgerissen nehme ich die Welt in mich auf, wenigstens einige ihrer Teile. Am Mittag die Wolken, nachts die Sterne und zu jeder Zeit die zufälligen, aber unerschöpflichen Muster an den Wänden seines kleinen Gefängnisses. Und das Getier, das ihn bekriecht, das er mit dem Daumen totdrückt. Auf der rechten Hand fängt er vor lauter Gier die Härchen zu zählen an. Und nimmt das also alles auf, fühlt aber, es wird nicht genügen. Am Abend vor der Ausschälung geht die Tür auf und man zeigt mir die Instrumente, damit ich sie mit einbeziehen kann in mein Bild von der Welt. Es sind in einem flachen Lederkästchen zwei Messer, die der Henker eilig aus Brüssel herbeigeholt hat und nun festlich vor mir niederlegt. Zwei Fleischermesser mit einem Knauf aus Bein. Dünn, aber lang und breit. Beide scheinen, wenn er sie gegen das Licht hält, schon viel gebraucht und oft geschliffen worden zu sein. Dann nimmt ihm der Henker, der sich inzwischen eine lange Lederschürze umgebunden hat, die Messer wieder weg. Es ist Sonntag. Die Leute aus der Umgebung sollen Zeit zu kommen haben. Doch auch Vögel. Meist Raben und Krähen kommen und sitzen auf den Brunnenrändern am Marktplatz. Und hier, vor der Abendmesse, als bei schönem Wetter und guter Sicht alle versammelt sind, werde ich also, wenn auch nur vorübergehend, berühmt. Dann, wie auf ein Signal, das Schweigen aller. Nur ich selber schreie. Seit diesem Abend ziehen immer ein paar Krähen mit mir mit. An vier erinnere ich mich noch, es werden aber mehr. Er schläft, wenn überhaupt nur kurz und tief ins Stroh gewühlt, in der Zeit, die er für die Nacht hält. Kein Morgen, ohne dass er nach oben schaut und die Sonne sehen möchte. Die Sonne? Ich sehe die Sonne nicht. Das macht nichts, wir sehen sie auch nicht. Das ist mir egal, ob ihr sie seht. Ich sollte sie sehen können. Nur ruhig, es ist ja nun vorbei. Komm, gehen wir etwas spazieren. Wenn man ihm über die Stirn streicht, hat er keine Augenbrauen. Vielleicht nicht einmal Ohren. Alles hat man ihm weggeschält. Es wäre dumm, nicht bald Abschied von ihm zu nehmen. Ihn nicht in einen Graben zu stoßen. Ausgeschälter. Ja, was wollt ihr? Nichts. Wir wollen nichts. Und wie ist es, wenn man gemalt wird? Schön. Deshalb haben wir es ja eilig, nicht, Tripolos? Warum bleibst du stehen? Siehst du was? Nicht viel. Weil nicht viel da ist oder weil du es nicht siehst? Ich sehe es nicht. Ich sehe gar nichts. Es ist aber wohl auch nicht viel da. Also keine Menschen? Nein. Siehst du keine oder denkst du das bloß? Das denke ich bloß. Gut, aber was siehst du wirklich? Ich sehe eine Ebene, jedenfalls etwas Flaches, das vor uns, nein, unter uns liegt. Eine Ebene? Ja. Aber eine Ebene suchen wir nicht. Du sollst keine Ebene sehen. Sondern? Einen Teich. Nein. Einen Teich sehe ich nicht. Entweder gibt es hier keinen Teich oder... Oder? Wir haben uns verlaufen. Also, was machen wir? Du kehrst wieder um. Ist hier jemand? Ja, ich bin hier. Und wo genau bist du? Komm doch näher. Wir sehen dich nicht so gut. So? Ist das nah genug? Ja, ungefähr. Und wer hat dich geschickt? Ich habe euch übers Feld gehen sehen. Ich komme von ganz alleine. Ich bin... Nein, sag es nicht. Warum nicht? Weil dein Name ja auch bloß ein Wort ist, das wir, wie die vielen anderen Wörter, die wir einmal gewusst haben, gleich wieder vergessen würden. Dann ärgern wir uns bloß. Gut, dann sage ich ihn nicht. Viel wichtiger ist, dass du uns aus dieser Senke herausführst. Das ist keine Senke. Was denn? Ein Stück von dem Feld, das mir gehört. Nun, unserer Meinung nach ist es ein Stück von der Senke, die dir gehört. Komm noch näher. Warum? Damit wir dir die Hand auf den Kopf legen können und wissen, wer du bist. So? Ja, so. Und nun sag, hast du uns nicht rufen hören? Doch. Und warum bist du nicht zu Hilfe gekommen? Weil ich mich nicht in fremde Angelegenheiten mische. Aber wir hatten uns verlaufen. Das kann jeder tun, was er will. Aber wir haben uns nicht verlaufen wollen. Woher soll ich das wissen? Du hättest es dir denken können. Und dann habe ich euch für jemand anderes gehalten. Für wen? Für Soldaten. Für Soldaten. Für Soldaten. Warum? Weil ihr so bunt seid. Aus der Ferne. Aber wir sind keine Soldaten, auch wenn wir aus der Ferne bunt sind. Wir könnten ja gar keine Soldaten sein. Wir können den Feind ja nicht erkennen. Da habe ich mich eben getäuscht. Na schön. Und nun führ uns zu dem Teich, wo der Maler wohnt. Warum? Wir sollen gemalt werden. Ein Familienbild? Wir sind keine Familie. Wir sind einmal aus einem Wald gekommen und da keiner von uns etwas Bestimmtes vorhatte, sind wir zusammen weitergegangen. Seitdem denkt man, wir gehören zusammen. Ihr seid also nicht Väter und Söhne? Nein. Und Brüder? Seid ihr auch keine Brüder? Nein, Brüder sind wir auch nicht. Und seit wann geht ihr zusammen? Seit kurzem. Na schön, dann geht mal weiter. In welche Richtung? Geradeaus. Aber wir sind schon geradeaus gegangen. Das macht nichts. Dort ist das Haus. Ein großes Haus, das ihr eigentlich fühlen müsstet. Ja, da ist etwas. Ripolus. Ja? Ist hier ein Haus? Ein Haus? Ich glaube. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Warum? Du kannst es uns ja beschreiben. Du siehst es doch. Eigentlich nicht. Aber es ist ein schönes Haus. Gehen wir alle hinein? Ihr meint, dass er uns hineinlässt? Wenn er uns malen will? Aber nicht drinnen, sondern vor dem Haus, beim Stürzen. Vielleicht will er uns zweimal malen, einmal draußen und einmal drinnen. Da sind sie! Ja, das sind wir. Die Blenden, die gemalt werden sollen, sind gekommen. Wahrscheinlich durch die Senke. Mein Gott. Erst hat uns einer führen wollen. Doch dann hat uns keiner geführt. Da haben wir uns dann verlaufen. Das lügen Sie. Sie haben sich ausgeruht. Ich habe Sie gesehen. Vergebung, das sind nicht wir gewesen. Das waren die, die vor uns gehen und sagen, sie wären wir. Nein, das wart ihr selber. Ich kenne euch. Dann bist du wohl der Klopfer? Wer bin ich? der Klopfer. Nicht? Nein, der bin ich nicht. Ja, das hatten wir uns schon gedacht, dass du nicht der Klopfer bist. Und der Maler? Bist du der Maler? Nein, der bin ich auch nicht. Ich bin der Gärtner. Nun werden wir in einer Reihe gestellt. Die Magd geht an uns entlang. An jedem hat sie etwas auszusetzen. Keinen mag sie, wie er ist. Dem rückt sie die Kappe gerade, dem zieht sie am Kittel herum. Von dem zupft sie, was noch vom Schlaf an ihm hängt, weil es nicht aufs Bild gehört. Und der Maler? Er wird gleich kommen. Kommt er zu uns heraus, wenn er uns malt? Nein. Er schaut durchs Fenster. Ist es offen? Er macht es auf. Vielleicht kommt er auch zu euch heraus, um euch zu studieren. Da wird er auch noch an uns zupfen? Wenn er euch damit besser auf die Leinwand bringen kann. Ist sie groß? Ja. Schön. Da gehen wir gut drauf. Höre, als wir noch nicht vom Unglück geschlagen waren, sondern noch mit Schafen und Schweinen und Honig gehandelt haben. Ach, kommt ihr denn nicht aus dem Armenhaus? Nein, das kam später. Vorher haben wir mit Schafen und Honig gehandelt und sind... Still, da ist er. Wir hören, wie ein Fenster aufgeht. Aber wo? Und schauen in irgendeine Lächelt Richtung der Maler? Wahrscheinlich zu oder ist der hat er sich uns vorgestellt oder sind wir eine Enttäuschung? Wer war das, lieber Freund? Sie haben dich gegrüßt. Das brauchen Sie nicht. Wo hast du sie zusammengesucht? Nicht weit von hier. Sie kamen aus einem Wald. Hättest du sie dir lieber selber aussuchen wollen? Nein, nein, das ist schon recht. Hauptsache, sie sind wirklich blind. Vollkommen. Versprichst du mir das? Ja. Sie sind genau so, wie du es gewollt hast. Und sie bewegen sich wie Blinde? Ja. Und halten die Köpfe so? Alles wie gewünscht. Sie laufen, reden, halten sich wie Blinde. Wahrscheinlich träumen sie auch so. Du brauchst sie dir nur anzuschauen, da siehst du es selber. Nein, nicht anschauen. Noch nicht. Der bloße Anblick solcher Menschen, in die ich mich, wie ich nun einmal bin, sofort hineinversetze, hat auf mich... Ich kann keinen zerstörten Menschen sehen, ohne an meine eigene Zerstörung zu denken. Deshalb möchte ich sie mir, ehe ich sie dann betrachte, erst noch eine Weile vorstellen, mir ausmalen, wie sie sein werden und wie es sein wird, wenn ich sie sehe. Erst dann, wenn ich sie mir lange genug ausgemalt und vorgestellt habe, werde ich sie betrachten, beim Malen. Dann aber genau, da dringe ich dann in sie ein, so tief wie Menschen möglich, und obwohl ich dann so tief in sie eindringe, fühle ich mich ihnen nicht nahe, so dass meine Begegnung mit ihnen, dieses Aufeinanderstoßen, für mich zu ertragen ist. Denn in dem Zustand, in dem ich bin, kann ich mir, das ist leider wahr, außerhalb meiner Kunst keine Art von Nähe, von Erregung leisten. Ich weiß. Das eigene Augenlicht. Na, lassen wir mein Augenlicht. Wie sind Sie erblindet? Nacheinander, teilweise überraschend, die Reihenfolge ist nicht bekannt, obwohl Sie behaupten, dass Sie alle... Meine Herren, wir sind vollkommen blind, wenn wir auch noch hören. Wir gehen und bewegen uns auch wie Blinde. Wir träumen auch wie Sie. Sind Sie das? Ja. Mit wem reden Sie? Miteinander? Nein, mit dir. Dann müssen Sie sehr nahe sein. Das will ich nicht. Ich bin noch nicht vorbereitet. Sie sollen zurücktreten. Bitte schön, da in die Bäume hinein. Habt ihr gehört? Ihr sollt in die Bäume treten, damit man euch nicht so sieht. Sind Bäume hier? Ja, hinter euch. Das haben wir nicht gewusst. Verzeihung. Sind es Einzelne oder... Wald. Es ist ein kleiner Wald. Gut, da treten wir also jetzt in den kleinen Wald hinein. Und jetzt? Was machen Sie jetzt? Sie schauen aus den Bäumen heraus. Siehst du sie noch? Ja. Dann frag sie, ob sie schreien können. Habt ihr gehört? Wir möchten wissen, ob ihr schreien könnt. Wir schreien nicht mehr viel. Warum nicht? Warum nicht? Darüber haben wir nicht nachgedacht. Wahrscheinlich einfach so. Ja. Willst du sie denn schreiend malen? Ja, schreiend. Der Maler erklärt seinem guten Freund, dass er seit seiner Kindheit gehofft hat, eines Tages eine überzeugende Darstellung des menschlichen Schreis zu geben. Und mit so einem Bild alle Bilder, die er schon gemalt hat, aber auch alle, die andere gemalt haben, vergessen zu lassen. In dieses abschließende und endgültige Bild will er alles, was er über die Welt zu sagen hat, hineinlegen. Doch sei ihm so ein Bild noch nicht gelungen. Trotzdem lässt er nicht locker und versucht sich immer wieder an dem gleichen, aber jedes Mal im ganz anderen Bild. Und warum muss er den Schrei malen? Das kann er nicht sagen. Jedenfalls wird er, falls es überhaupt dazu kommt, die armen Menschen uns schreien zeigen, damit man sie uns besser sieht. Wunderbare, wenn natürlich auch entsetzliche Ansichten des Mundinneren schweben ihm davor. Obwohl er weiß, dass es hoffnungslos ist. Nämlich das Bild, so wie es ihm vorschwebt, gleichzeitig so schön und so entsetzlich, so wirklich und so allgemein und im Einzelnen das Ganze enthüllend zu malen. Kurz, ohne Hoffnung tritt er vor die Staffelei oder geht vor ihr auf und ab oder setzt sich, wenn er müde ist, vor ihr nieder. Zwar nehme er sich immer wieder vor, die Malerei gelassen auszuüben, aber sobald er erst einmal einen Pinsel in der Hand hat, ist er wie besessen. Denn wenn er so um sich schaut, also schaut er nicht um sich. Weil das Malen, auch nur der Gedanke daran, in seinem Fall alle Gedanken für alles Übrige auf der Welt totschlägt. Und der Schrei? Nun, der Schrei ist natürlich das Entsetzen, nach dessen Ursache ich, das gebe ich zu, bis jetzt vielleicht noch nicht geduldig genug geforscht habe. Ich will es aber noch tun. Und will, wenn ich den Schrei male, also das Entsetzen malen, das, was davon zu sehen ist. Ich bin fasziniert von der Wölbung der Mundhöhle, der Stellung der Zähne, der Lage des Zahnfleischs, den Formen der Lippen, den Färbungen, Verfärbungen des Gaumens. Andererseits hätte ich auch gern mal ein Lächeln gemalt, doch auch das gelingt mir nicht. Und warum hebst du auf Kosten von allem anderen den Schrecken so hervor? Den Schrecken? Das spüre ich gar nicht so. Er ist wohl mein Element. Dabei übertreibe ich ja nicht. Ich fasse ja nur das zusammen, was gerne übersehen wird, weil keiner darüber nachdenken möchte. Wie steht es denn in Gent? Gemetzel. Und das in Lüttich? Hält an. Siehst du? Hier, der Pinsel. Ich kann nicht. Hier, nimm. Jetzt? Ja. Dürfen wir ihn etwas fragen? Lauft jetzt, lauft! Aber ist da nicht ein Bach? Ja, in den fallt ihr hinein. Du, der Erste, streckt den Stock aus und tritt auf den Steg. Du gehst in diese Richtung. Nach ein paar Schritten wird da etwas sein. Darüber fällst du dann. Du fällst in den Bach. Es ist nicht tief. Wir holen dich gleich wieder raus. Es ist aber wichtig, dass du fällst. Gut, ich werde fallen. Und du, Zweiter, hältst dich rechts an seinem Stock. Er wird dich mit sich ziehen. Du stürzt also hinter ihm, stürzt einfach auf ihn drauf. Und ihr haltet euch an seinem Stock. Auch ihr fallt. Auch wir werden fallen. läppisch sie sind. Dicht am Boden hin setzen sie einen Fuß vor den anderen und wissen, sie fallen nun gleich. Gewiss, sie sind schon oft gefallen, auf die Hände, auf die Knie, aufs Gesicht. Sie verletzen sich ja pausenlos. Doch wussten sie nie, wann ihnen ein Sturz bevorstand, und das wissen sie nun. Jetzt stürzen wir. Jetzt, denken sie. Und werden dabei auch noch gemalt. Da das Bleiweiß für ihre Kittel, das Olivgrün für ihre Kappen, den Kienruß, der sehr schwarz sein muss, für die Schuhe, die Krähen, das Geäst. Um dieses harte Schwarz zu treffen, habe ich mich ganz schön abrackern müssen. Und das Zinnober für ihr Mundinneres, das man sehen soll, wenn sie schreien. Sollen wir nun schreien? Ja, schreit! So, und nun noch einmal. A, schreien wir. Und U und I. Und hören, wie die Schreie uns umschweben und sich ausbreiten übers Land. Natürlich bleibt davon die Welt nicht stehen. Doch scheint sie aufzuhorchen. Wir reißen die Münder auf und schließen die Augen und hören unseren Schreien nach. Jeder seinem eigenen. Und stellen uns das Gelände um uns vor, von dem wir getrennt sind. Dazu wieder Krähen auf einem Baum, der für uns durch sein Rauschen da ist. Und haben das Gefühl, dass eine Gegend der Welt hier zu Ende geht. Und an dem Ende stehen wir. Und in diese von jedem von uns anders zusammengedachte, auseinandergedachte Gegend schreien wir hinein. Dann straucheln und stürzen wir. Und liegen kurz in der Luft. Ja, so male ich sie. Habt ihr euch wehgetan? Ja. Wo denn? Überall. Ist es schlimm? Das wissen wir noch nicht. Wartet. Hol euch wieder hoch. Ich will von unserer Würde reden und stoße das Wort ein paar Mal aus. Mache mit dem Wort dann aber doch keine Sätze. Es fallen mir keine ein. Während ich von ihrem Sturz angeregt ihre Umrisse schon festgehalten habe und mir sage, dass ich nun weiß, wie ich sie malen muss. Auf einer Brücke, an einem Abhang hin, als düsterer Zug nach unten. Und lässt uns bitten, das nächste Mal nicht ganz so rasch zu fallen, sondern den Sturz etwas zu dehnen, weil es ihm nicht möglich sei, uns so rasch festzuhalten. Um sich dann gleich zu korrigieren, indem er zugibt, dass unser Äußeres eigentlich gar nicht wichtig, ja, überflüssig sei. Weil es ihn nur ablenke von seinem Gegenstand, der die Verfassung der Welt und der Menschen sei, die anders eingefangen werden müsste. Es bedürfe der Eigenart der Textur, der Länge oder Kürze eines Pinselstrichs, der Pigmentierung, der Anordnung des Hintergrunds, der zur Kräftigung der Figuren zu jedem Bild dazu erfunden werden muss. Doch sei ja alles künstlich in der Kunst. Die Bäume, die Wolken und die Augenhöhlen seien ja nichts als geformte Farbe. Immer aufs Neue erfundene Kürzel, die nichts zu tun hätten mit den wirklichen Wolken, Bäumen oder Augen, so wie wir sie sonst um uns sehen. So. Und nun, mein guter Freund, sage Ihnen, Sie sollen noch einmal stürzen. In der Natur so langsam wie möglich der Schrei und der Sturz hinab. Auf der Leinwand dagegen ihre rasche Verwandlung in ihr wahres und schönes und entsetzliches, uns alle ergreifendes Bild. Habt ihr gehört? Stürzen! Herr, wir haben ein paar Fragen. Sie reden mir zu viel. Weil Sie sich Gedanken machen. Das ist nicht nötig. Also? Wir wollen wissen, warum ihr uns malt. Was er, wir und die Welt davon haben. Schaut, wie wir aussehen. Sollte man da nicht dankbar sein, wenn das rasch verschwindet? Man könnte ja etwas anderes für uns tun. Uns helfen oder trösten. Muss er uns denn auch noch malen? Genügt es nicht, wenn wir sind? Werden wir wenigstens ähnlich sein? Ach, ähnlich. Nun, was ähnlich ist und was nicht, können die wenigsten beurteilen. Ihr schon gar nicht. Und was eure anderen Fragen angeht, so sind es viel zu viele. Und viel zu große. Na gut, wenn die zu groß sind, kann er uns vielleicht eine kleine beantworten, damit wir den guten Willen sehen. Was meinst du? Würdest du ihnen so eine beantworten? Ja, eine kleine. Hört ihr, eine ist erlaubt, aber nur eine kleine. Und dann zurück auf eure Brücke, damit alles weitergeht. Also, was wollt ihr wissen? Wenn wir nur eine Frage stellen dürfen, dann möchten wir wissen... Ja? Nun, vielleicht kann er uns erklären. Verzeihung, aber im Augenblick fällt uns keine Frage ein. Wir haben im Moment keine Frage. Dann geht wieder auf eure Brücke, wenn ihr keine Fragen habt. Obwohl wir gedacht haben, dass wir nur kurze Zeit beim Maler am Teich sein würden, zieht sich unser Aufenthalt hin. Immer wieder müssen wir schreien und fallen und über die Brücke gehen. Der Tag, weil die Sonne gekommen ist, wird darüber hitzig. Wir reißen unsere Kittel auf. Müssen sie aber gleich wieder schließen. Weil er uns mit zugeknöpften, nicht aufgerissenen Kitteln überliefern will. Auch die Lappen. Nein, nicht abwickeln. Alles lassen, wie es ist. Aber sie schwitzen. Das macht nichts. Natürlich hoffen wir immer noch, dass uns die Frage wieder einfällt. Aber wir hoffen vergebens. Zwar suchen wir noch eine Weile, dann vergessen wir das auch. Deshalb werden wir wohl niemals wissen, warum man uns malt an dem Tag. Schau doch. Ja... Es geht voran. Siehst du ihre Augen? Ja. Welche die Beschaffenheit der Welt und das Geschick des Menschen wunderbar zusammenfassen, ne? Wenn du meinst. Gut. Also nun der Sturz. Recht so, sage ich. Und male weiter. Mit neuen Kräften, wie ich sage. Denn ich habe den ganzen Winter nicht malen können, doch das ist nun vorbei. Das Gelähmte bewegt sich wieder. Und dann ein neuer Sturz. Nachdem uns nun aber nicht mehr die erschöpfte Magd, sondern der müde Gärtner entgegenkommt und uns von den Steinen aufliest. Nur der Maler ist noch nicht müde. Er malt pausenlos. Während ihm sein guter Freund, der ihm wahrscheinlich die ganze Zeit über die Schulter schaut, immer wieder zuruft, wie ausgezeichnet er das, was gemalt wird, findet. Und dass der Maler, wenn er ein Meisterwerk schaffen will, nur so weitermalen soll. Bis wir dann fühlen, dass man uns nicht mehr braucht, bis man uns das auch zuruft. Schluss! Bringt sie wieder weg. Habt ihr gehört? Ihr könnt gehen. Wohin? Nach Hause. Das geht nicht. Warum nicht? Weil wir hier bloß durchziehen. Dann geht dorthin, wo ihr wohnt. Wir ziehen überall bloß durch. Ihr widersprecht zu viel. Gut. Da sind wir still. Wir werden euch nicht mehr zur Last fallen. Und wie wollt ihr das tun? Uns nicht mehr zur Last fallen. Wo wollt ihr hin? Dahin. Da endet alles. Das macht nichts. Da gehen wir eben dahin. Nirgendwohin könnt ihr gehen. Ihr müsst warten, bis euch einer wegbringt. Aber ich bringe euch nicht weg. Das hätten wir auch gar nicht gewollt, dass du uns wegbringst. Nein, ich bringe euch nicht weg. Da warten wir eben, bis ein anderer kommt. Da warten wir eben. Etwas hin und her stapfen um uns selber. Möglich, dass wir auch etwas schlafen. Oder wir zaubern etwas in uns herauf. Vielleicht eine Erinnerung? Oder was wir dafür halten. Dann fängt es zu regnen an. Ein Regen wie durch ein feines Sieb, den wir, wie uns einfällt, in früheren Zeiten wahrscheinlich Nieselregen genannt haben. Aber ob es das Wort noch gibt? Ripulus, ich bin noch da. Wir haben eine Frage. Also, was ist das, das jetzt fällt? Fallen? Ist jemand gefallen? Dummkopf! Auf uns! Ist das nicht ein Nieselregen? Ein, was? Oder etwa nicht? Ein, Das Wort gibt es nicht, hat es nie gegeben. Aber uns, wenn wir uns recht erinnern, scheint... Gibt es nicht. Gibt es nicht. Diese Zeit nehmen wir die Kappen ab, um uns erfrischen zu lassen. Und halten unsere Gesichter in den Regen, den Wind hinein. Kommt jetzt. Ist jemand hier? Jawohl, jemand hier. Wie das denn? Schon immer. Und wie lange noch? Hier beim Busch. Da? Nicht doch. Also da? Ja, da. Und nimmt uns bei den Händen und zieht uns über eine Wiese. Die aber auch ein Feld oder eine Weide sein kann. Auch wissen wir nicht, welche Wolken hinter uns und welche vor uns sind. Dann werden wir in eine Scheune geschoben und der Regen geht wieder weg und ein Tor wird zugeschlagen. Hinter uns, so steht sicher. Da geht dann auch der Wind wieder weg. Das Rascheln der Blätter in den Bäumen. Wo habt ihr uns hingeschoben? Keine Fragen. Schlaft jetzt. Wir bleiben stehen und holen Luft und strecken unseren Kopf nach oben, weil wir so besser hören können. Aber wir hören nichts. Nur die Luft fühlen wir, wie sie um uns stille steht. Und die Dunkelheit. von der wir nicht sagen können, ob es die der Nacht oder bloß die der Scheune ist. In der Stille stellen wir uns vor, wie der Schnee auf uns niederschneit. Und hoffen nur, dass keiner kommt, um mit uns von den Sternen zu reden. Diese Stille um uns herum. Die Stille der Dinge, die sich nicht rühren und sich wohl auch nie rühren werden. Dann fassen wir unsere Stöcke fester und gehen leise ein paar Schritte über die Erde des Herrn und durch die Dunkelheit des Herrn und durch die Scheune des Herrn, in die man uns geschoben hat. Wir fangen nämlich zu zittern an, wenn wir uns lange nicht bewegen. Jedenfalls stoßen wir nach ein paar Schritten an einer Bretterwand. Die, da gibt es keinen Zweifel, eine alte Bekannte ist. Hier ist eine Bretterwand. Die kennen wir ja schon. Wieso kennt ihr die schon? Wir waren schon einmal hier. Ich auch? Ja, du auch. Und wann soll ich hier gewesen sein? Ja, wahrscheinlich heute Morgen. Erinnerst du dich nicht? Das habt ihr geträumt. Ja, geträumt haben wir. Aber etwas anderes. Wie uns einer geweckt und aus unserem Traum herausgezogen hat. Mich nicht. Dich auch. Wir waren schon unter der Erde, nur ein Bein hing noch heraus. Da hat er ans Tor geklopft. Wer? Der Klopfer. Und als wir dann wieder gestanden haben, hat man uns zum Tisch geführt. Mich nicht. Doch, aber du hast es vergessen. Hast du das Kind auch vergessen? Welches? Das uns nicht glauben wollte. Was hat es uns nicht geglaubt? Dass wir blind sind. Mir auch nicht? Dir auch nicht. Es hat nicht geglaubt, dass ich blind bin? Weil du immer in seiner Richtung geschaut hast, wenn es gesprochen hat. Das habt ihr geträumt. Doch dann hat man uns aufgeweckt. Nein, mich nicht. Mich nicht. Jedenfalls sind wir nun wieder da, wo wir schon einmal waren. Wahrscheinlich heute früh. Jedenfalls fühlt es sich so an. Ist hier noch einer? Oder sind wir allein? Ripolos! Ja? Was wollt ihr? Wir wollen... Ihr wollt nichts. Nicht? Doch. Wir wollen etwas wissen. Ob du glaubst, dass jemand hier ist? Dass uns hier jemand sieht? Ja. Wenn man wüsste, ob es dunkel ist. Und ob jemand schaut. Glaubst du, dass es dunkel ist? Wer sollte denn schauen? Ich glaube nicht, dass jemand schaut. Und warum nicht? Weil keiner hier ist, der schauen könnte. Sonst würde er sich ja melden. Ist hier jemand? Ja oder nein? Nein. Aha, also doch. Und warum hast du uns eingesperrt? Damit ihr euch in der Dunkelheit nicht verletzt. In welcher? In der Scheune oder in der Nacht? In der Nacht. Also ist wieder Nacht. Also sind wir in einer Scheune? Ja, in einer Scheune. Da bist du der Klopfer von heute Morgen. Ja, der von heute Morgen. Und warum hast du uns geweckt? Wir waren ja fast schon verschwunden. Weil man euch malen wollte. Also sind wir jetzt gemalt? Ja, ihr seid gemalt. In unserer Reihe Blinde Welten auf Radio 3 brachten wir das Hörspiel Der Blindensturz von Gerd Hoffmann. Die Rollen und ihre Sprecher waren: erster Blinder Peter Kapell, zweiter Blinder Franz Böhm, dritter Blinder Miroslav Nemetz, vierter Blinder Wolfried Lier, Ripolus Wolfgang Büttner, Ausgeschälter Hans Quest, Klopfer Jochen Striebeck, Kind Florian Beber, Bauer Martin Flörchinger, Magd Christiane Hammacher, Stimme Michael Hoffmann, Freund Karl Renard und Maler Hans Lietzau. Hörspielkomposition Max Beckschäfer. Die Regie hatte Hans Lietzau. Aufnahmeleitung Gabriele Sachtleben. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen und des Hessischen Rundfunks zusammen mit RIAS Berlin aus dem Jahre 1985.